Menschen scheinen so weit voneinander entfernt. Wenn auch die letzte Last als unwirklich entlarvt, die wir ertragen. Es gibt nichts mehr zu werden, nur zu erkennen, was wir sind. Und zwar nichts von all dem, was der Kopf zusammenspinnt. Der sucht, ist wie der du bist. Nur die Person, von der du glaubst, sie sei. Wer du bist, doch sie ist Illusion. Erkennst du das, erkennst du dich als frei. Sei.